Sie sagen, Fresh D hat's nicht mehr drauf. Sie sagen, ich bin alt geworden. Wisst ihr, was ich dazu sage?